Erster Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gab. Er sagte zu seinen Söhnen, warum wartet ihr so lange? Zweiter er sagte, ich höre, es gibt Getreide in Ägypten. Geht dorthin und kauft Getreide für uns. Dann bleiben wir am Leben und sterben nicht. Dritter 10 Brüder von Josef reisten nach Ägypten. Sie wollten dort Getreide kaufen. Vierter aber Jakob ließ Benjamin nicht mitgehen. Er hatte Angst um Josefs Bruder. Er dachte, ihm könnte etwas Schlimmes passieren. Fünfter die Söhne von Israel kamen mit vielen anderen Menschen an. In Kanaan gab es nämlich eine Hungersnot. Sechster Josef war der Herrscher im Land. Er verkaufte das Getreide an alle Leute. Seine Brüder kamen und verbeugten sich tief vor ihm. Siebter Josef sah seine Brüder und erkannte sie sofort. Er tat aber so, als ob er sie nicht kannte. Er sprach streng mit ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus Kanaan, um Essen zu kaufen. Achter Josef erkannte seine Brüder. Aber sie erkannten ihn nicht. Neunter Josef dachte an seine alten Träume über sie. Er sagte zu ihnen, ihr seid Spione. Ihr wollt sehen, wo unser Land schwach ist. Zehnter sie antworteten, nein, mein Herr. Wir sind nur hier, um Essen zu kaufen. Elfter wir sind alle Söhne von einem Mann. Wir sind ehrliche Leute und keine Spione. Zwölfter er sagte aber, nein. Ihr wollt sehen, wo unser Land schwach ist. Dreizehnter sie sagten, wir sind 12 Brüder aus Kanaan. Der Jüngste ist bei unserem Vater. Einer ist nicht mehr da. Vierzehnter Josef sagte zu ihnen, es ist so, wie ich sagte. Ihr seid Spione. Fünfzehnter ich werde euch prüfen. Ihr dürft hier nicht weggehen, bis euer jüngster Bruder kommt. Sechzehnter schickt einen von euch nach Hause. Er soll euren Bruder holen. Die anderen bleiben im Gefängnis. Dann sehen wir, ob ihr die Wahrheit sagt. Siebzehnter er sperrte sie alle für 3 Tage ein. Achtzehnter am 3. Tag sagte Josef zu ihnen, tut das, dann bleibt ihr am Leben. Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Neunzehnter wenn ihr ehrlich seid, bleibt ein Bruder hier im Gefängnis. Die anderen bringen das Getreide zu euren Familien. 20. aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir. Dann glaube ich euch und ihr sterbt nicht. Sie machten es so. 21. sie sagten zueinander, wir sind schuldig wegen unserem Bruder Josef. Wir sahen seine Angst, aber wir hörten nicht auf ihn. Deshalb haben wir jetzt diesen Ärger. 22. Ruben sagte, ich habe es euch gesagt. Tut dem Kind nichts Böses. Aber ihr wolltet nicht hören. Jetzt müssen wir dafür bezahlen. 23. Sie wussten nicht, dass Josef sie verstand. Er sprach nämlich durch einen Übersetzer mit ihnen. 24. Josef ging weg und weinte. Dann kam er zurück und sprach mit ihnen. Er nahm Simeon und ließ ihn vor ihren Augen fesseln. 25. Josef gab einen Befehl. Die Diener füllten ihre Säcke mit Getreide. Sie legten auch das Geld von jedermann zurück in seinen Sack. 26. Sie luden das Getreide auf ihre Esel und ritten weg. 27. Am Abend öffnete einer seinen Sack, um seinem Esel Futter zu geben. Da sah er sein Geld oben im Sack liegen. 28. Er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da. Es liegt hier in meinem Sack. Sie bekamen große Angst und zitterten. 29. Sie kamen zu ihrem Vater Jakob nach Kanaan. Sie erzählten ihm alles, was passiert war. 30. Der Herr des Landes sprach hart mit uns. Er dachte, wir sind Spione. 31. Wir sagten ihm, wir sind ehrliche Leute und keine Spione. 32. Wir sind 12 Brüder von einem Vater. Einer ist weg und der Jüngste ist beim Vater in Kanaan. 33. aber der Mann sagte, so erkenne ich, ob ihr ehrlich seid. Lasst einen Bruder bei mir. Bringt das Getreide zu euren Familien. 34. bringt euren jüngsten Bruder zu mir. Dann weiß ich, dass ihr keine Spione seid. Dann gebe ich euch euren Bruder zurück. 35. Sie leerten ihre Säcke aus. Jeder fand seinen Beutel mit Geld in seinem Sack. Sie und ihr Vater bekamen große Angst. 36. Jakob sagte zu ihnen, ihr nehmt mir meine Kinder weg. Josef ist weg und Simeon ist weg. Jetzt wollt ihr auch Benjamin mitnehmen. 37. Ruben sagte zu seinem Vater, du darfst meine zwei Söhne töten, wenn ich Benjamin nicht zurückbringe. Vertrau ihn mir an. 38. Jakob antwortete, mein Sohn geht nicht mit euch. Sein Bruder ist tot und nur er ist noch da. Wenn ihm etwas passiert, sterbe ich vor Trauer.